Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Hallo. Und mir. Und dem Martin. Hallo. Ja, ist ja irgendwie auch schwierig. Ja, haben wir halt noch nicht geprobt. Ja, wir machen das so selten. Gut, es ist Folge 230. Ja. Genau. Folge 230, Lux Pencil, der tolle Augenpinsel für 5,80, mit dem man sich die Augenringe wegschminken kann vielleicht. Ich dachte 230 sind wir. 230. Nicht 5,80. Bam, bam, bam. Dun, dun, dun. Ja, ja, das ist mal ein Fun Fact. Nice. Ja, ist der wirklich für Augenringe? Keine Ahnung. Es ist ein Augenpinsel. Augenpinsel zum Schattieren und Verblenden. Verwischen. Der Profi für Arbeiten in der Lidfalte und am Wimpernrand. Ja, gibt ein auch Zauberer für sexy smoky eyes. Mhm. Wegen Arbeiten in der Lidfalte fallen alle S-Bahnen bis auf Weiteres aus. Sehr Lid. Ja. Gut, also wenn ihr euch für Augenpinsel interessiert, dann könnt ihr das googeln. Da gibt's auch YouTube-Videos zu, natürlich. Ansonsten haben wir da leider wenig Qualifikation drüber zu sprechen und deswegen versuchen wir uns auf die Themen zurückzuziehen, von denen wir so grob eine Ahnung haben. Unter anderem ist das Apple-Kram und Apple-Kram wird auch gerade jetzt ausgeliefert seit heute. Ja, das Apple TV. Ich hätte gesagt, der Apple TV. Ja, ich habe auch kurz überlegt. Der TV, das TV. Der Fernseher. Der Fernseher. Ja, nein, das ist immer der ungültige Schluss. Wieso? Bloß weil ein anderes Wort einen Artikel hat, heißt es nicht, dass das erste Wort, auch wenn es das gleiche bedeutet, den gleichen Artikel hat. Ja, aber für englische Wörter versuche ich schon immer die Artikel zu verwenden, die deutsche Entsprechung dazu hätte. Hm. Ja, also die Apple TV kann man jetzt im Apple Store erstehen und online kaufen. Apropos erstehen, gab es eigentlich Schlangen? Ich habe das nicht verfolgt. Nee. Ah. Wegen Halloween. Oh, die aus den, wenn man diese Dosen aufmacht, die dann einen so anspringen. Ja. Nice. Die Schlange aus der Schlangen beim Apple TV. Ja, weiß nicht, Schlangen. Für ein Couchgerät. Es gibt doch Schlangen bei jedem Schmarrn, den Apple macht. Bei Apple TV nicht? Ach, ist das nicht vorbei mittlerweile? Ich glaube, das ist ziemlich vorbei, außer bei iPhones. Und da ist eigentlich auch vorbei, das sind immer bloß noch. Keine Ahnung. Ist nur der Schwarzmarkt. Warum der harte noch Kern. Schlangen? Ja, aber nun gut. Gibt das Ding jedenfalls? Ja. Wir durften das Ding ja schon länger also weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich sag besser nichts. Genau. Ja, auf jeden Fall, der neue Apple TV sieht ganz, ganz nett aus soweit. Ja, ich bin auch gespannt. Die Spiele, wenn ich mal Zeit habe dafür. Ja. Die Spiele, die es mittlerweile gibt, sind auch ganz interessant, aber sind halt vor allem alte Klassiker in Anführungszeichen. Also da ist halt dieses, wie heißt das, Hüpfi-Dings, der Frogger-Klon. Crossy Road. Crossy Road, ich wollte immer Creepy Road sagen. Altos Adventure ist auch auf dem Apple TV jetzt zu haben. Ja, ich habe irgendwas gelesen von Unity für Apple TV in der Beta, aber das habe ich jetzt selber nicht bestätigt. Doch, die haben schon vor ein paar Wochen irgendwie angeklopft bei Leuten, die Hardware hatten, dass man sich mal melden kann für Betas. Ja, also ich glaube, so ein Port ist nicht so schwierig. Das ist jetzt ins Blaue gesprochen. Kommt ganz auf die Technologien an. Es ist nicht so schwierig wie ein Mac-Port. Achso, meinst du jetzt ein Spiel zu porten, das auf Unity auf... Okay. Nein, ein Spiel zu porten, was auf iOS läuft. Klar, es gibt gewisse Technologien nicht. Das ist blöd, wenn man da was benutzt, was es nicht also, gibt. Also, es gibt eine ganze Menge gewisse Technologien, nicht so wie du kannst lokal nichts speichern und so Zeug. Also ja, das ist auch ärgerlich. Es gibt da, ich glaube, deine Aussage ist richtig für eine ganz bestimmte Klasse von Applikationen, beispielsweise Crossy Road, aber ich habe da auch ganz naiv mal gesagt, so hey, gucken wir mal, ob wir dann Apple TV Projekt draus gemacht kriegen aus einer unserer Apps. Und dann hat der mir plötzlich gesagt, ah, du kannst hier so Core Data, hast du nicht. Es ist natürlich hilfreich, wenn man gleich dafür hindesignt. Mhm. Aber du musst weniger Code duplizieren als bei einem Mac-Projekt. Ja, also es ist so iOS-Basis und das hilft schon groß. Ja. Es hilft schon sehr. Also ich muss sagen, ich habe mich kaum damit beschäftigt bis jetzt, weil ich keine Zeit hatte, aber ich werde das noch tun. Und ich hoffe, dass meine einfach so dahingelaberten Aussagen dann auch stimmen. Ja, das geht uns ja allen ein bisschen so. Und das dann wirklich nicht so schwierig ist. Nun ja, wir werden das sehen und gegebenenfalls wird man das auch dann von uns im App Store sehen. Mal gucken, was da geht. Ich denke, es hängt ganz stark an der, wie viele Leute sich trauen, für Apple TV was rauszubringen und ob die Plattform, was die Plattform hergibt. Hm. Also ich habe nur ein bisschen den Twitter-Feed von Sean Inman verfolgt. Der hat ja vor geraumer Zeit The Last Rocket gemacht für iOS, wenn man sich daran erinnert. Und der hat das jetzt auch für Apple TV portiert und ist dann irgendwie 3 oder 4 Mal rejected worden. Für irgendwelche komischen Dinge und war irgendwie total fertig deswegen schon. Und jetzt ist er im App Store. Aber man kann ihn nicht discovern. Also er ist nirgends gefeatured und man muss danach suchen, wenn man es finden will. Oh, ist der App Store so aufgebaut wie der Apple Watch App Store? Weil da ist es ja auch so, dass du nichts finden kannst, wenn du nicht gerade gefeatured bist. Und gefeatured sind da ungefähr 12 Spiele oder 10 oder 8. Scheint so zu sein. Er sagt auf jeden Fall, man muss danach suchen, sonst findet man es gar nicht. Und dann hat sich der Aufwand irgendwie so minimal gelohnt, denke ich mal. Ja, das ist wirklich dann so eine Frage, ob man das dann überhaupt machen möchte. Das ist schon ätzend. Weil, ja, was bringt das dann? Hm. Aber der Store ist schon live. Ja, jetzt, oder wie? Der ist jetzt schon live. Oh, okay. Seit vorgestern, glaube ich. Ah ja, das habe ich nicht mal mitgekriegt. Ich bin einfach out of order gerade. Ja, ja, ja. Komisch. Ich kenne das. Ja, what the fuck, Apple? Ich meine, so gut orchestriert und so fein abgestimmt die Maschinerie von Apple auch ist, man kommt immer wieder an Ecken, wenn du ungeliebte Technologie oder Abteilungen siehst, die werden so stiefmütterlich behandelt und das ist halt dann so zur Auslieferung immer noch total crappy. Du, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es ungeliebt ist, weil jetzt die Apple Watch ist sicher nicht ungeliebt. Und der Apple Watch Store ist eine Katastrophe. Der Apple Watch App Store ist wahrscheinlich ungeliebt. Weil ich glaube auch, dass es daran liegt, dass das sind jetzt Vermutungen, dass weniger Entwickler jetzt für die Watch noch entwickeln und dass da keine Erfolgsstorys sind, weil woher sollst du wissen, dass es für irgendwas eine Apple Watch App gibt? Das weißt du einfach nicht. Ich habe das Gefühl, dass es zum Teil halt auch daran liegt, dass Apple intern so einen wahnsinnigen Braindrain hat, was Projekte angeht. wenn ein Projekt neu ist und irgendwie gerade cool, dann kommen da die ganzen guten Leute hin und die ziehen dann wie eine Karawane weiter zum nächsten coolen Projekt und der Rest, der übrig bleibt, kriegt das irgendwie nicht in einen guten Zustand. Oh. Ja, aber trifft es denn für die Stores zu? Weil die Stores sind ja irgendwie nochmal wo ganz anders verortet als jetzt die Softwareentwicklung. Ich weiß nicht, ich hoffe, bei Apple gibt es schon auch Leute, die einen guten Store machen können. Also man sieht wenig von ihnen, aber im Idealfall gibt's die und vielleicht arbeiten die jetzt schon an einem Store für das Apple-Auto. Keine Ahnung. Also ich bin jedenfalls der Überzeugung, wenn der App Store, der normale App Store so wäre wie der Apple Watch Store, dann wäre das alles nicht passiert. Dann wäre der Markt nicht so riesig für Apple-Entwickler, für App-Entwickler. Weil warum soll ich denn jetzt eine Apple Watch App machen, wenn ich nicht, also ich habe jetzt das große Glück, dass mit dass Rules gefeatured ist. Hm. Aber warum soll ich jetzt als Entwickler eine neue Apple Watch App machen, wenn ich so gut wie keine Chance habe, da reinzukommen? Und selbst die Apps, die gefeatured sind, der Store ist ja total versteckt. Hm. Also kriegst du ja eigentlich als Apple Watch Nutzer kaum mit, wo kann ich jetzt nach neuen Sachen suchen? Mhm. Dann muss ich in die Apple Watch App, dann muss ich noch ins richtige Tab, dann sind da irgendwelche Kategorien, ich kann nicht wirklich ja sortieren. Apple kann sich da auch nicht so richtig entscheiden, ob jetzt Watch Apps irgendwie nur so ein Beiwerk sind und das Eigentliche halt über den iOS Store funktioniert oder ob die Apps auf der Uhr tatsächlich auch Dinge sind, die Verkäufe ziehen können, und wenn das der Fall sein sollte, dann müsste halt der Store für die Uhr auch besser sein. Naja, also ich glaube, jetzt mal abgesehen von Spielen, ich glaube, es gibt halt sicherlich viele Ideen für Helferlein-Watch-Apps, die total nützlich sein könnten und total toll. Hm. Und ich weiß von denen nichts. Ja. Also jetzt, das Einzige, was ich jetzt habe, ist die Sleep++-App, wo ich meinen Schlaf tracke. Sehr sinnvoll finde ich es nicht. Aber ich finde es ganz nett, jetzt mal so ein paar Daten zu sammeln, wann schlafe ich denn und wie lang schlafe ich denn und wie gut schlafe ich, ist immer gleich, aber wie lang? Ja, dieses ganze Ökosystem ist seltsam. Also ich habe mir jetzt Clicker runtergeladen von dem Hockenbärchen, und da ist halt auch wieder so eine leere iOS-App quasi mit bei, so die halt sagt, hey, das ist eigentlich auf der Uhr. Ist so eine Zähl-App, man macht die auf und klickt dann irgendwo hin und dann erhöht sich ein Counter. Aber es ist halt irgendwie alles so ein bisschen, ja, man hat das Gefühl, es gibt da zu wenig Vision in Sachen, was soll mit dem Ding überhaupt passieren von Apple aus. Und um nochmal die tolle Qualität der Suche im App Store, im Apple Watch App Store zu illustrieren, ist Clicker. Erst der zweite Hit, wenn du nach Clicker suchst, davor ist Tally Counter, der so eine ziemlich direkte Kopie von Clicker ist. Und was kostet oder? Immerhin ist es was, was irgendwie Sinn ergibt. Nun ja. Gut, wir hoffen, dass das mit dem Apple TV besser wird. Eddie Q hat ja gesagt, dass es immer noch kein ernstes Produkt oder so, sondern ein Add-on sozusagen. Und sie werden es aber immer weiter verbessern. Mal sehen, was draus wird. Ja. Okay, ich habe jetzt gerade nach Sleep gesucht im Watch Store, und es ist ja unglaublich, wie viele Apps da gemacht wurden. Ja. Die gehen aber halt alle total unter. Ja. Ja. Wow. Na gut. Naja. In den anderen App Store wird demnächst auch eine Firma Software hochladen, von der man das nicht gewohnt ist, nämlich Nintendo. Wir erinnern uns, wir haben irgendwie vor geraumer Zeit schon irgendwie angekündigt, dass oder verkündet, dass Nintendo jetzt in Kooperation mit DNA Mobilspiele machen will, also Mobile Games, um es so schön zu formulieren. Das ist jetzt konkreter geworden. Sie wollen nämlich den ersten iOS-Titel im März nächsten Jahres veröffentlichen, und der wird Miitomo heißen. Mhm. Ja. Die Miis sind ja diese Avatare für die Wii. Ja. Und Tomo ist wahrscheinlich von Tomodachi, also genau. Freund. Ja. Freundin. Oh. An sich ist das Konzept ein bisschen seltsam. Ich bin ja der Letzte, der sagt, das ist kein Spiel, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Spiel ist. Weil das Konzept ist, man macht sich einen Mii und tritt mit diesem Mii einem Social Network bei, und dann unterhalten sich die Miis automatisch mit sich selbst. So. Also ist ein Social Network für Leute, die zu schüchtern sind, um sich mit anderen Leuten zu unterhalten, und deswegen machen das die Miis für dich. Und ja, also basiert auf der Basis von, du musst irgendwie Fragen beantworten, und dann weiß Nintendo, dass du gerne Eiskunstlaufen guckst im Fernsehen, und dann sagt dein Mii zu einem anderen Mii, hey, ich gucke übrigens gerne Eiskunstlauf im Fernsehen, und dann sagt der andere Mii, ich auch, und dann hast du was über die andere Person erfahren, ohne dich mit ihr unterhalten zu müssen. Okay. Ja. Gut. Und ist eine Free-to-Play-App. Man kann sich nämlich, mein Gott. Also was konkret jetzt Free-to-Play ist, ist unklar, aber vermutlich kann man sich halt tolle Hüte und Socken und was nicht alles kaufen für seinen Mii. Neue Hobbys vielleicht. Vielleicht auch neue Hobbys, ja. Das mal sehen. Ich Hobbys bin auf jeden Fall mal kaufen. Gespannt. Ja. Nicht. Ich bin nicht mal gespannt, aber ich war noch nie so ein Nintendo-Fanboy. Nintendo hat im Zuge dieser Pressekonferenz dann auch gesagt, dass erstens machen sie nicht nur Free-to-Play, sondern es wird auch tatsächlich Pay-to-Download-Titel geben, wie sie so schön formuliert werden. Und es wird auch mehr in Richtung Spiel gehen als das. Okay. Aber mal abwarten. Ich sehe schon, euch hat es die Sprache verschlagen. Ja, also ich überlege gerade, inwiefern sich das auswirkt, wenn Nintendo auf andere Plattformen geht, ob da dann auch der Zauber ein bisschen verloren geht. Hm. Aber es liegt sicher auch an den Titeln, ja. Ja, ich weiß es nicht. Nintendo macht seit Jahren alles falsch. Nintendo kann seit schon immer nichts falsch machen. Hm. Das wirkt jetzt wieder so boneheaded und seltsam und nicht nur sind soziale Netzwerke und Tamagotchi-Scheiß halt Jahrzehnte alt und nicht mehr aktuell. Also das ist nicht auf einen Zug aufspringen, der schon gefahren ist. Das ist nur auf einen Zug. Der Zug steht im Schrottplatz und wird zerlegt. Und da springt Nintendo gerade auf. Ja. What the hell, Nintendo? Und wahrscheinlich wird's, Nintendo macht halt trotzdem irgendwie Geld, genug Geld mit Mario und Zelda, dass das geht. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, vielleicht bin ich einfach nicht mehr Zielgruppe oder nicht Zielgruppe für dieses Ding. Also wenn ich mir zum Beispiel diese ganzen Kräxel-Kraxel-Sachen auf der Wii U angucke, wo du irgendwie so kleine Bildchen malen kannst und dass hier offensichtlich ein Haufen Leute machen und da viel Spaß haben, dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Aber ja, es scheint Menschen zu geben, die das gut finden und wahrscheinlich wird auch Miitomo sein Publikum finden. Ja. Ja. Sollen sie mal machen, ich meine, es ist ja nicht das Schlechteste, jetzt mit irgend so einem Titel rauszukommen und dann vielleicht so als Testballon und dann nochmal ein bisschen wie das App Store Review so funktioniert. Aufzubohren. Ja. Ja. Naja, wahrscheinlich wollen sie auch irgendwie eher ihre Online-Sachen ein bisschen pushen, irgendwie so, dass du einen Nintendo-Online-Account hast, wie es halt für PlayStation und Xbox schon länger gibt. Ach so, und da passt es vermutlich rein. Nun ja, als nächstes auf der Liste habe ich auch was in Sachen Publikum finden, nämlich Twitch hat sich jetzt entschlossen, diese ganzen Menschen, die auf Twitch nicht spielen, sondern kreative Dinge machen, unter einer Kategorie zusammenzufassen und die irgendwie groß zu bewerben. Das heißt, es gibt jetzt also eine sogenannte Creative Section, wo man dann Leuten zugucken kann, wie sie häkeln oder zeichnen oder malen oder sonst irgendwas tun. Man kann, glaube ich, auch Leuten beim Programmieren zugucken. Ich habe allerdings noch nicht so viele gefunden. Ist an sich jetzt keine große Meldung wert. Meldung wert. Ja, auch gut. Meldung wert. Ja, egal. Meldung wert. Ich dachte erst, ich hätte Meldung wert gesagt und dann ist mir aufgefallen, dass ich Meldung wert gesagt habe und eigentlich alles richtig war, aber mein Hirn hatte schon die Notbremse gezogen. Verstehe. Ja, was ich sagen wollte ist, sie bewerben dieses ganze Ding jetzt mit einem Livestream von Bob Ross. Ja, das wollte ich gerade sagen. Sehr, sehr schön. Ist gerade offline, aber der Bob Ross, The Joy of Painting Marathon. Genau. Also ich möchte dann nochmal das Wort Livestream zur Diskussion stellen. Was? Live from tape. Ach, es ist tatsächlich okay. Bob Ross, der da streamt oder gestreamt wird. Ja, das sind die alten geil. Folgen. Ah, sehr schön. Ach, Bob Ross. Ja, nice. Ich find's gut. Ich hätte gerne diese Gehirnkapazität oder so einen Job, bei dem ich das nebenher laufen lassen könnte. Hm. Ich merke es, ich kann's nicht. Also wäre ich im Support oder so und könnte zwischen 2 oder 3 oder 1000 E-Mails mal kurz rüber gucken, was der da Cooles malt. Sofort, aber das ist ich bin sehr, sehr traurig. Ich habe auch das von Flambeer, die machen ja immer so, wenn sie coden oder arten, streamen die das, dienstags und donnerstags. Ich würde es mir sehr gerne anschauen. Ich finde es toll, dass es Twitch macht. Und ja, wenn sich jemand für sowas interessiert, das ist toll, so Leuten zuzuschauen, die zeichnen oder die irgendwie was sketchen. Mir haust da immer alle Schalter raus, wenn ich sehe, wie Leute malen und dann so mit Photoshop Dinge erschaffen, wo ich ungefähr, wenn ich mich jetzt hinsetze und ein Jahr das lerne, dann bin ich so halb so gut wie die. Unglaublich. Die machen das halt wunderbar. Ein Weilchen. Ja, Schweine. Wer Bob Ross online gucken möchte ohne Twitch, hat übrigens auch jetzt seit kurzem die Möglichkeit, auf dem offiziellen Bob Ross YouTube-Channel irgendwie die ersten 4 Staffeln zu gucken. Oh, das ist so gut. Die machen wohl gerade eine große Online-Aktion beim Bob Ross Imperium. Interessant, dass Twitch und YouTube da gleichzeitig mit Bob Ross daherkommen. Mhm. Ja, das Estate ist wohl gerade dabei, irgendwie so die Online-Sachen ein bisschen auszuwerten. Bob Ross Incorporated. Ja. Ja, da muss man aufpassen, die sind sehr hinter ihren Markenrechten. Ja. Hinterher. Oh. Nun ja, mit diesen mysteriösen Andeutungen kommen wir dann zu einem Tipp, dem ich entgegenfiebere. Wer hat den denn auf die Agenda geschrieben? Den habe ich auf die Agenda geschrieben. Dann erklär uns den nochmal. Der Tipp stammt von Daniel Sperl, das ist der Entwickler von Starling und Sparrow. Das waren diese Animationsframeworks für Flash und iOS. Noch bevor es Brightkit gab, sollte man sich reinziehen, wenn man in die Richtung Interesse hat. Genau, aber das hat damit nichts zu tun. Sein Twitter-Account Primary Feather. Ja, es ging darum, Splitscreen wieder aufzulösen, und wir haben ja sehr gejammert letzte Folge, dass das nicht so einfach geht, wenn man den Schließen-Button drückt. Dann ist das eine Fenster weg und das andere wird dann Vollbild, und das ist ja nicht das, was man eigentlich will, sondern ich will die Fenster dann wieder einfach normal über meinem Schreibtisch hovern sehen. Und das geht, indem man Exposé aufmacht und das kombinierte Fenster einfach nach unten zieht. Aber ich sehe das kombinierte Fenster dann gar nicht mehr. Ah, okay, da muss ich also hier hoch und dann nach unten und dann, So gut, also das erste Problem, was sich mir gestellt hat, war, wie verdammt mache ich Exposé auf? Was ist nochmal Exposé? Aber da gibt es doch eine Taste auf der Tastatur. Ja, es gibt auch, ich glaube, mit 4 Fingern wischen auf dem Trackpad. Ja, irgendwie nach oben wischen mit einer gewissen Anzahl, mit mindestens so und so vielen Fingern. Ja, also anscheinend hat es sich doch gelohnt, dass Apple vor 100 Jahren Exposé eingebaut hat. Ein Feature, was mich bislang immer nur genervt hat, weil ich es aus Versehen aktiviert habe. Und was für mich total unnützlich ist, weil mein Bildschirm ist klein und es sind 800 Fenster offen und ich sehe eh nicht, was da was ist. Aber wenn ich jetzt kurz einhaken darf, was ist jetzt gleich wieder der Unterschied zwischen Mission Control und Exposé, und ist das nicht eher Mission Control, über was wir gerade reden? Ist es nicht Launchpad? Ich glaube, Mission Control wird Launchpad, oder ist das noch? Nein, Launchpad ist Launchpad und Mission Control ist Mission Control. Ich habe es nur gerade ausprobiert und in Spotlight Mission Control eingegeben, und dann passiert nämlich genau das, was auch passiert, wenn du die Taste drückst, von der ich dachte, sie wäre die Exposé-Taste, aber sie ist wohl die Mission Control. Hast du 3D-Touch oder Force-Touch benutzt? Also Deep Press. Ich weiß, es gibt App-Exposé, das ist alle Fenster von einer App ausklappen. Und dann gibt's noch so Exposé, das ist irgendwie alle Fenster zeigen, und was dann Mission Control ist das, was früher Exposé war, glaube ich. Ja, dann ist es das vielleicht kann sein. Einfach, heißt das jetzt einfach anders? Mission Exposé. Ich weiß ich nicht. Gibt's eigentlich Spaces noch? Ja. Ja, klar. Oder ist Vollbild jetzt Spaces? Wenn du, das ist jetzt Vollbild kommen in einen Space. Ja. Und du kannst auch Spaces haben. Das Lustigste ist, du kannst pro Schirm Spaces haben. Und dann ist nämlich Exposé wirklich powerful, weil wenn du Exposé dann anmachst oder Mission Control, dann hast du oben an jedem deiner Bildschirme die Spaces, die du für diesen Bildschirm hast und kannst Apps hin und her und kreuz und quer dragen. Und das ist, ui. Also da, ich meine, da verzettelt man sich sofort und hat keinen Überblick mehr, weil man auch nur ganz wenig Kontrolle darüber hat, in welches scheiß Space das System jetzt das nächste Fenster aufmachen will, oder das modale, den modalen Dialog von iTunes, der sagt, warum es jetzt nicht weitergeht, der kann auch gern mal auf ein komplett anderes Fenster oder Space landen. Nichts alledem ist das möglich und der Wahnsinn für Leute, die das mögen oder machen. Ja, jedenfalls warum haben wir das nochmal erklärt? Für Splitscreen und Splitscreen auflösen. Was ich festgestellt habe, da war ich ein bisschen traurig, dass der Splitscreen einen Neustart nicht überlebt. Ich hatte da zwei schöne Finder-Fenster auf, aber vielleicht ist es auch zu viel verlangt. Aber gerade im Finder wäre es halt sehr nützlich, weil da gibt es so ein paar Orte, wo ich immer von A nach B dragge und von B nach A, und wenn ich die einfach permanent aufhaben könnte, wäre toll. Das stimmt, ja. Einen Hinweis wollte ich nochmal auf die Safari-Pinned-Tabs oder einen Kommentar dazu abgeben. Ich benutze die mittlerweile täglich. Also es gibt wenig Mac-Features, die so die ich so häufig benutze. Für was benutzt du sie denn? Wie das? Ich benutze sie für Might. Das ist ja diese Zeiterfassung. Weil die Zeiterfassung, da brauche ich nur ein Fenster, da will ich immer das gleiche Fenster haben. Und da will ich schnell zugreifen können, wie viel Zeit habe ich jetzt heute schon gearbeitet, ich will es an- und ausmachen können, das ist perfekt dafür. Und dann habe ich halt noch so ein paar Sachen gepinnt, wo ich immer mal wieder drauf zugreife, wie Leo.org oder ein gewisses Google Doc. Ja, ja. Mag sein, dass es für manche Dinge funktioniert. Ich habe halt jetzt wirklich, ich habe meine jetzt endgültig wieder gelöscht, weil also spätestens wenn du da drin Video abspielst, dann ich glaube, für sowas ist es gar nicht sinnvoll. Vielleicht dein Bank-Account oder sowas oder iTunes Connect oder so. Dafür glaube ich. Aber aus beiden ja ständig Auto ausgelockt wird. Aber ja. Dafür sind solche Pint-Dinger ganz gut, weil, weißt du, mein iTunes Connect-Fenster, das ist halt irgendwo und das will ich nicht irgendwo. Sondern das ist, also für mich sind die Pints so eine Art Safari-Singleton, wo ich halt sage, okay, das ist eine dieser Webseiten, wo ich nur eine Instanz brauche und die besuche ich dauernd, weil sie irgendein Service ist. So eine Art App. Ja. Und für die Webseiten finde ich sinnvoll. Ja, da muss man dann für sich gucken, was funktioniert. Also für mich würde da Leo zum Beispiel auch nicht funktionieren, weil ich... Nein, Leo ist jetzt so ein Grenzfall. Das benutze ich auch nicht so oft damit. Ja, es ist nicht alles schlecht, aber es ist irgendwie ein seltsames Feature aus meiner Perspektive. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass ich so froh drum bin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so sehr hasse. Das habe ich total abgetan während nach der Keynote. Das hat mich überhaupt nicht interessiert und jetzt benutze ich es dauernd. Na gut. Na gut. Damit hatten wir dann auch die News und die Empfehlungen für heute abgefeiert. Kommen wir zum Konsum. Da haben wir dieses Mal wieder ein interessantes Spiel, nämlich Please Don't Touch Anything. Ich habe den Titel gesehen und mir gedacht, oh, wie geil. Und dann bin ich auf die App Store Seite gegangen und dann habe ich gesehen, ein Komma, au. Weil das heißt ja, please, Komma, don't touch anything. Und da muss ich so an deutsches Englisch denken, das hat wehgetan. Ist es denn deutsches Englisch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also das Deutsch ist auch nicht gut, das jetzt in den Release Notes steht. Also es ist wohl auch kein Deutsch. Also die Firma ist auch keine deutsche Firma. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bulky Pix. Ja, Bulky Pix ist der Publisher. Anyway, also mein elitäres Rechtschreibungsklugscheiße mal außer Acht gelassen. Marcel, was kannst du uns berichten über Please Don't Touch Anything? Also sehr charmant finde ich so den ganzen Rahmen. Please Don't Touch, ich mag ja rote Knöpfe, weiß man ja. Please Don't Touch Anything. Du wirst in einem Raum alleine gelassen mit einem einzigen roten Knopf in der Mitte. Du siehst da so ein Pult und einen Bildschirm. Auf dem Bildschirm ist eine Stadt. Und in der Mitte ist dieser rote Knopf. Und dann sagt jemand zu dir, hey, ich komme gleich wieder, fass nichts an. Ja, dann passiert nichts mehr. Oh, ah ja, interessant. Man kann auch einfach dann nichts anfassen, sehe ich gerade. Gewonnen. Interessanterweise. Ja, die meisten werden wahrscheinlich den roten Knopf drücken. Im Grunde geht es darum, es gibt 28 verschiedene Spielenden, je nachdem, was du tust und wie du reagierst. Hm. Wenn du den roten Knopf drückst, dann passiert auch was. Es kommen neue Bedienelemente, an denen du wiederum klicken kannst und so weiter. Also der Witz an dem ganzen Spiel ist eigentlich rauszufinden, was macht dieses Pult und was sind die verschiedenen Spielenden. Es gibt so kleine Hinweise, also da ist so eine Posterwand, wo bestimmte Sachen stehen, wie nimm dir den Schraubenzieher, nimm dir den Hammer, arbeite, und dann gibt's noch so Codes, die man entschlüsseln kann und dann eingeben und esoterisches Zeug, und manchmal passiert was ganz Abgefahrenes und manchmal kommen halt neue Elemente, ja. Und das ist eigentlich so eine Art Rubik's Cube, den man dabei haben kann und immer mal wieder ein bisschen rumtüfteln. Hm. Alles in 8-Bit-Grafik und ja, ganz nett. Es gibt natürlich auch negative Punkte. Auf dem iPhone ist es ein bisschen fitzelig alles. Man kann da ranzoomen, aber der Zoom-Modus funktioniert nicht schön. Mhm. Auf dem iPad ist das natürlich kein Problem. Und manche Pfade sind schon sehr esoterisch. Also ich habe mich jetzt noch nicht neugierig genug, mehr als 5 verschiedene Enden zu finden. Mhm. Das klingt, als wäre es recht kurz. Dachte ich auch, ist es aber gar nicht, weil du musst da verrückte Kombinationen eingeben und das dauert dann auch, und überhaupt rauszukriegen. Und das ist auch so ein Spiel, wo es sich manchmal lohnt, einfach auf einen Knopf rumzuhämmern, bis irgendwas passiert. Hm. Ja. Aber es ist eine netter Zeitvertreib. Vielleicht ein abgefahrenes The Room ohne viel Grafik mit esoterischen Rätseln. Ja, teilweise. Ja. Also ja. Klingt ganz interessant. Ja. Was für zwischendurch. Ja. Ich habe eine App auf der Liste, die ich irgendwie so aus den Augen verloren hatte ein bisschen und jetzt wieder gemerkt habe, dass sie eigentlich ganz praktisch ist. Ich bin nächste Woche irgendwie unterwegs und wollte mal irgendwie gucken, was es so an Übersetzungs-Apps gibt, weil ich im Ausland unterwegs bin. Und habe festgestellt, dass Google Translate eigentlich ziemlich cool ist mittlerweile auf dem Telefon. Nämlich kann man einerseits sehr gut Sprache übersetzen lassen, und andererseits gibt's eine Kamerafunktion, die automatisch Text übersetzt, und die ist echt amtlich mittlerweile. Also da war ich echt überrascht, wie gut das funktioniert. Das hieß vor irgendwie 3 Jahren oder so Wordlens und wurde von Google gekauft, wenn ich mich recht erinnere. Ja, es gab dann irgendwie auch Google Glass oder Glasses oder so. Das, also nicht Glas, sondern Glasses war das, glaube ich. Ja, richtig. Und das haben sie jetzt alles mittlerweile in die Google Translate App mit eingebaut, und du kannst halt wirklich, coole Scheiße, so kannst du wohl halt live irgendwie rumgucken, und er ersetzt automatisch irgendwie Signs, Schilder. Und du kannst aber auch irgendwas fotografieren und dann im Nachhinein Text übersetzen lassen, und das funktioniert echt gut. Also ich hatte zum Beispiel die japanische Verfassung irgendwie fotografiert in Kanji und Katakana geschrieben und so, und der war astrein. Mhm. Es hat halt, wenn ich das richtig sehe, immer noch das gleiche Problem. Ich glaube, ich habe das bei der App auch schon mal gesagt. Dann, wenn man es am dringendsten braucht, hat man halt eher dann nicht so eine tolle Internetverbindung. Naja, gut, also da muss man halt dann Sorge für tragen, dass man immer Internet hat. So, das ist so. Ja. Ja, das Problem hat sich ja heutzutage auch ein bisschen. Es ist geil, es ist wirklich, ich bin begeistert. Tja, das nur als Hinweis für diejenigen, die das auch nicht mehr so auf dem Schirm hatten wie ich. Mhm. Google Translate kann man installieren. Als nächstes haben wir eine Tastatur. Ja, ich bin am Wochenende auf der Macun gewesen, so eine kleine Mac- und iOS-Entwickler die Konferenz in Frankfurt. Und da hat mir jemand eine Tastatur gezeigt. Und ich habe mir gedacht, ach ja stimmt, das geht ja jetzt. Man kann ja Tastaturen installieren. Das heißt Touchpad, das Ding. Und ist eine Wischtastatur. Also man fährt mit dem Daumen so die ungefähren Tasten ab, die man tippen würde auf der Tastatur. Und die Tastatur rät dann das Wort, das man eingeben will. Das funktioniert erstaunlich gut. Vor allem bei längeren Wörtern. Was wirklich, also mein Tippen beschleunigt es. Es hat noch zwei weitere nette Sachen. Die oberste Zeile von der Tastatur, die hat die Zahlen klein drauf gedruckt mit auf die Tasten und du kannst sie durch nach oben wischen tippen. Das heißt, du musst nicht immer in den Alternativmodus wechseln, also in den Shift-Modus wechseln, wenn du Zahlen tippen willst, sondern wenn du mal so ganz wenige tippen willst, kannst du die runterwischen. Und du hast, wenn du auf Space links und rechts swipest, Sprachauswahl. Und das ist bei mir das totale Killer-Feature. Spätestens seit ich vor 2 Wochen im Urlaub in Mexiko war und denen dann so meine 3 Brocken Urlaubsspanisch um die Ohren hauen wollte. Das geht halt mit einer deutschen und mit englischem Autokorrekt total schief. Mhm. Und jetzt habe ich halt Deutsch, Englisch und Espanol als Tastaturen und kann die halt durch links-rechts swipen super schnell wechseln. Ah, weil dieses auf die Weltkugel drücken, hochfahren und loslassen ist trotzdem zu langsam, obwohl es schon schnell ist. Die Tastatur ist kostenlos, es gibt irgendwie In-App-Purchases, es gibt auch noch ganz viel Schnickschnack, die kann auch Smileys einfügen und pipapo. Das interessiert mich alles nicht, deswegen habe ich es mir nicht angeschaut. Es gibt noch nicht so viele Sprachen, also zum Beispiel Japanisch fehlt, aber kommt alles noch, steht in der App. Ist lustig, so ein Swipe-Ding war eins der ersten Apps, die ich überhaupt auf dem iPhone hatte. Und es war halt leider nicht nützlich, weil das nur für eine Textverarbeitung funktioniert hat. Ja. Ja, das klingt interessant. Mal sehen, ich installiere das auch mal und dann gucken wir mal, ob man das tatsächlich verwendet. Als nächstes haben wir auf der Liste ein Mac-Spiel, ist ja auch selten. Wer programmiert sowas überhaupt? Ja. Von wem ist das denn? Luminous City. Ja. Das ist kein Mac-Spiel. Das ist deine Farbe, nicht? Marcel. Also ich habe das im Mac App Store gefunden. Ah, dann ist das Mac und iOS. Ah, du hast nichts verlinkt, deswegen war es schwierig. Ja, das hatte ich dann einfach vergessen. Ein sehr hübsches Spiel. Mhm. Das Besondere an Luminous, ja, das ist... Egal. Okay, hier nochmal zur Erklärung. Tobi ist jetzt gerade deinem Link gefolgt aus der Agenda und bekommt auf dem iPhone, das ist nur für OS X verfügbar, weil du natürlich den OS X Link eingegeben hast und das kann man ja dann nicht weiterleiten an die iPhone App. Okay, so, das Tolle an oder das Interessante an diesen, es ist ein Adventure, das Interessante ist, die haben alle Kulissen aus Papier wirklich gebaut. Ich sehe es gerade. Also, und auch abgefilmt. Geht in den App Store und schaut euch die Screenshots an. Oh, sehr süß. Dementsprechend große Sache ist auch die Datei. Also das hat, glaube ich, auf dem iPhone 1 Gigabyte und auf dem 813 Megabyte auf dem Mac. Wow. Ja, also je nachdem. Wow. Leider, soweit ich das bislang sehen kann, reicht das Puzzle-Interaktionsdesign lange nicht an die Grafik ran. Also ich fand die Puzzles bis jetzt zwischen strange bis nervig. Es war jetzt kein unlogisches, wo ich hinterher gedacht habe, wäre jetzt aber unlogisch gewesen, aber es ist halt, such das Pixel. Was kann ich überhaupt anklicken, sieht man nicht. Und also es war mehr überhaupt die Objekte zu finden, mit denen ich interagieren kann, als da irgendwie nette Rätsel zu lösen. Das war eine kleine Enttäuschung. Aber hübsch ist es schon, sehr hübsch. Es ist quasi so ein bisschen Samurost, nur mit echten Kulissen, oder? Ja, gerade auch bei Samurost. Das ist ein sehr guter Vergleich, weil da sind die Rätsel ja auch manchmal total abseitig, was man da jetzt wo klicken muss, da um weiterzukommen. Ja, Also wer wem Samorost gefallen hat, der wird da auch große Freude dran haben, glaube ich. Gut, gut. Dann sei das mal empfohlen. Was man leider nur so mit Einschränkungen empfehlen kann, ist Rock Band 4 und Guitar Hero Live. Ich hatte jetzt irgendwie letzte Woche das Vergnügen, bei Freunden ein bisschen reinzuspielen und zuzugucken. Und ja, also es hat beides irgendwie so richtige Issues. Fangen wir am besten mal mit Rockband 4 an. Rockband 4 ist der vierte Teil von Rockband und das merkt man auch. Also es ist alles gut und rein mechanisch haben sie alles so gelassen oder verbessert. Da gibt's eigentlich nichts zu jammern. Das Problem ist allerdings, es sind keine Songs dabei, die man spielen will. Es sind wirklich ungelogen drei Lieder dabei, die ich kenne. Und der Rest ist alles von Bands, die ich kenne, aber irgendwelche B-Seiten und auf dem 12. Album Track 17, den niemand kennt und den niemand spielen will. Und ich denke mal, die Motivation ist halt ganz klar, dass man den Rockband Store benutzt und sich dann da die eigentlich guten Lieder kauft. Gab's da nicht auch dieses Ding mit der Inkompatibilität, dass du die alten, kannst du die alten Instrumente hernehmen und kannst du deine alten Tracks mitnehmen? Ich weiß nicht, wie es mit den alten Tracks im Rockband Store ist, da bin ich nicht up to date, aber du brauchst auf jeden Fall neue Hardware und du brauchst, was leider noch dazu kommt, brauchst du für Rockband und Guitar Hero mal wieder unterschiedliche Hardware. Mhm. Also es war ja so, dass wenn man die richtige Plattform hatte, dann konnte man Guitar Hero und Rockband 3 mit der gleichen Gitarre spielen. Das ist auch nicht mehr so. Ja. Mann, also ich weiß es ja echt nicht. Dieses abgenudelte, ausgezustelte Franchise wiederzubeleben, indem du jetzt sagst, okay, du musst alles nochmal kaufen. Ich weiß nicht, wen die damit erwischen wollen. Wahrscheinlich nicht die Leute, die sich alles nochmal kaufen, sondern halt neue Kunden. Weil ich schaue gerade auf unser in Stücke geliebtes Drumset hier, das schon vor mehr Duct Tape als sonst was hat und das ich irgendwie ein oder zweimal löten musste, weil wir so drauf rumgedroschen haben. Wohin mit dem Plastikschrott? Und ich will doch keine hunderte Euro nochmal für sowas zahlen, nur damit ich wieder, ich will eigentlich, dass nur, dass es weiter existiert. Rockband 3 war way good enough und ich will da nur mehr Songs. Und das ist halt so für Leute, die nur mehr Songs wollen, klingt Rockband 4 jetzt überhaupt nicht nach das, was du willst. Ja, also soweit ich weiß, kann man selbst die Schlagzeuge nicht wiederverwenden. Die neuen Schlagzeuge haben auch keine Cymbals mehr. Ja, keine Ahnung. Wobei, ich glaube, die Cymbals waren eh nur für Guitar Hero. Stimmt, die Cymbals waren Guitar Hero und Rockband hat nur eine davon benutzt, weil Rockband nur vier Drums hat und nicht fünf oder so. Ja, aber wie gesagt, Rockband 4 ist der vierte Teil und leider sehr auf Online-Käufe ausgelegt aus meiner Perspektive. Guitar Hero Live, es hat sich ja so ein, also versucht so ein bisschen dieses Konzept neu zu denken. Einerseits, was ja vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen hat, ist das jetzt so ein Full-Motion-Video-Ding. Das heißt, sie haben da quasi eine Rockband, sie haben eine Rockband abgefilmt für Guitar Hero. Nee, sie haben eine Band abgefilmt, die halt so auf einem Festival spielt und zwischendurch schwenkt die Kamera halt auch immer wieder ins Publikum und je nachdem, wie du gerade spielst, wird dann eben so das Video gezeigt, wo die Crowd halt total abgeht oder wo die Crowd mit Toilettenpapier wirft. Und genauso ist es auch so, dass wenn die Kamera auf deine Bandkollegen schwenkt, dass sie also entweder total cool mit dir rocken oder halt sich dir den Vogel zeigen und denken so und der Gesichtsausdruck sagt, was machst du denn, Dude? Ja, das ist eine ganz nette Idee und funktioniert auch ganz gut. Das Problem ist allerdings, dass wenn man zuguckt, das eine schreckliche Achterbahnfahrt ist, weil diese Kamera alle drei Sekunden hin und her schwenkt und nie anhält, damit man eben ganz leicht überblenden kann von das schlechte Video in das gute Video, in das mittlere Video, in das schlechte Video. Und das ist, also mir ist dabei richtig übel geworden, wenn ich mich nicht auf den Gitarrentrack konzentriere, der in der Mitte läuft. Und dann fragt man sich auch so ein bisschen, gerade bei einem Partyspiel, ist das das Schlauste, da die Präsentation zu gestalten, dass alle seekrank werden, die nicht spielen. Ist das mit Oculus Rift? Nee. Das wäre, glaube ich, die ultimative Oculus Kotzmaschine. Ja. Nun gut, aber um auf Wenn du selber spielst zu kommen, auch da haben sie so ein bisschen neue Wege bestritten. Du kannst nämlich auf jedem, also du hast nicht mehr die Fret-Tasten, wie du sie bei Rockband auch noch hast, sondern du hast jetzt oben und unten an jedem Fret eine Taste. Und musst quasi, je nachdem, ob dir da was entgegenkommt, was ein Pfeil nach oben oder ein Pfeil nach unten oder ein Viereck ist, musst du entweder die Taste oben, die Taste unten am Fret oder die beide drücken, was das Ganze so ein bisschen spielkonzepttechnisch aufbricht und interessanter macht, finde ich. Okay, weil du halt irgendwie du hast nicht mehr vier, sondern acht. Du hast im Prinzip doppelt acht. So viele Tasten. Ah, genau. Okay. Ja. Ich glaube, du musst nicht mehr umgreifen, weil das sind nur vier Tasten, aber du hast halt oben und unten. Hm. Und das funktioniert ganz gut. Also das ist ein neues Ding und das finde ich ganz unterhaltsam. Und ja, also ich habe es jetzt nicht lange genug gespielt, um wirklich zu beurteilen, ob mir das besser gefällt oder schlechter als das alte Konzept. Aber man muss ihnen zugute halten, dass sie zumindest versucht haben, was anders zu machen. Und das auch ganz gut funktioniert. Was ich so ein bisschen seltsam finde an dem ganzen Ding noch, ist, dass sie es wie sie es verkaufen. Weil du kannst es ja für Xbox One und PlayStation 4 kaufen. Da ist es dann auch relativ normal, in Anführungszeichen. Du kannst allerdings auch auf dem Apple TV das Ding kaufen. Und kannst dann deine Gitarre mit Bluetooth an den Apple TV anschließen. Und da kannst du dann auch so einen Party Pass kaufen. Das heißt, dir gehört das Spiel dann nicht, sondern du kannst irgendwie eine halbe Stunde lang Guitar Hero live spielen. Und dann wieder nicht mehr. Hm. Und das ist ein interessantes Konzept. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte, aber also Guitar Hero bewegt sich wohl ganz klar weg von dem, was früher Guitar Hero und Rockband waren, und Rockband bleibt da sitzen. Das hat beides Vorteile. Es wäre schön gewesen, wenn Rockband halt irgendwie tatsächlich Lieder mitgeliefert hätte, die man kennt. Ja. Jo. Tja, ich wüsste sehr gerne, was mit Rockband passiert ist. Warum das keinen Erfolg mehr hatte, weil vielleicht bin ich ein Outlier, aber Rockband war für mich, hat den Sweet Spot getroffen, weil ich mache ein bisschen Musik und habe keine Zeit dazu und ich kenne dieses Gefühl, so auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen, und das hat mir auch zu jeder Menge Stücken, die ich davor nie gekannt hatte, einen ganz anderen Zugang gegeben, weil so ein bisschen im Takt mitdrücken und so rot, rot, gelb, rot, rot, grün, du kommst in dieses Lied rein und lernst es komplett anders schätzen, wenn du es so ein bisschen spielst selbst. Ja. Ich hab mir viele Tracks dann gekauft als Lieder, weil ich sie seit Rockband so genial finde. Für mich wäre das eine Geldmaschine gewesen und geblieben. Vielleicht, das, was bei uns passiert ist, ist ja, es hat sich so ein bisschen verlaufen alles. Also so, wir haben so weniger Gelegenheit gehabt, Leute sind woanders hingezogen, die Partys sind weniger geworden. Vielleicht ist einfach die Menge an Leuten, die du brauchst, zu hoch. Vielleicht treffen sich die Leute nicht oft genug. Vielleicht hast du nicht Dauerkunden, sondern musst von diesen Initialkunden leben, die sich den ganzen Plastikschrott wieder und wieder anschaffen. Und nur über Songs verkaufen kriegst du das Geld nicht wieder rein. Hm. Ja, vermutlich. Ist jedenfalls, also ich finde es sehr, sehr traurig, weil es ein super tolles Spiel war und ein super tolles Partyspiel. Und es gibt nicht so viele Spiele, die jetzt in weiteren Nerd-Freundeskreisen auf Partys gespielt werden können. Weil klar, wenn du 20 Nerds hast, können die den ganzen Abend Mario Kart zocken. Hm. Aber die drei Nicht-Nerds, die dann mitkommen, die sind gelangweilt. Und von Rockband halt nicht. Ja. Da ist was dran. Schade, schade. Hm. Schade auch, dass wir jetzt am Ende der Agenda angelangt sind. Und, schade, Marmelade. Ja. Und auch noch schade ist, dass ich ja, wie schon angekündigt, nächste Woche unterwegs bin und dementsprechend wahrscheinlich das Ganze hier ausfällt und erst in 2 Wochen wieder stattfindet. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir immer noch dabei sind, mehrere Spiele Release fertig zu machen. Richtig, richtig. Wir navigieren mehrere brennende Wracks in Richtung App Store. Ja, ja. Nein, so schlimm ist es nicht. Ja. Das ist nur gerade der Pre-Release-Fatalismus, der aus mir spricht. Ja, es ja. wird alles gut. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwochen. Servus. Bis dann. Tschüss. Tschö. The zoo, spooky fun, is waiting there for you. Yes, boo. At the zoo, there's lots of candy and activities to do. The monkeys and giraffes and the penguins too. The Halloween party at the zoo. Boo. At the zoo. Boo. At the zoo. Boo. At the zoo.